Mir ist zum Thema Tee noch diese Anekdote eingefallen, in der Winston Churchill, der echte selbstverständlich und nicht der Wirt aus unserem Stück, sich lebhaft mit der Politikerin Lady Esther unterhielt und stritt. Woraufhin Lady Esther zu Churchill genervt gesagt haben soll, wenn ich ihre Frau wäre, würde ich Gift in ihren Tee mischen. Churchill soll dazu trocken geantwortet haben, wenn Sie meine Frau wären, würde ich ihn trinken. Und jetzt haben wir einen zweiten Fall von Mord aus zarter Hand, wie der Giftmord manchmal genannt wird, weil er eine elegante und von Frauen bevorzugte Art ist, ihre Nächsten ins Jenseits zu befördern. Alles ganz gediegen und gepflegt, mit Karl Michael Vogler und Elisabeth Wiedemann. Ich werde uns einen Tee machen, Inspektor. Wie war doch Ihr Name? Stone, Mrs. White. Und keinen Tee durchaus nicht, wenn ich verzichten darf. Doch nicht aus einem bestimmten Grund? Auch aus einem bestimmten Grund. Hören Sie, Mrs. White, das alles erscheint mir und sicherlich auch dem Herrn Staatsanwalt, dem ich ja berichten muss, äußerst fragwürdig, gelinde ausgedrückt. Und was fragwürdig speziell, Mr. Stone? Der Arzt, Dr. Church, vermutet Zyankali. Die Obduktion bringt mir die Einzelheiten. Es ist Zyankali. Habe ich es doch selbst in die Kanne getan. Und darüber sollten wir uns nun eingehender unterhalten. Aber ja doch, gern. Ich erzähle Ihnen alles, was Sie wissen wollen oder was ich weiß und was für Sie interessant sein könnte. Ich habe Sie über Ihre Rechte aufgeklärt. Das haben Sie, Inspektor. Zögern Sie es nicht doch vor, einen Anwalt. Na, wo denken Sie hin? Abgesehen davon, dass ich einen Anwalt für durchaus überflüssig halte, was diesen Fall betrifft. Womit sollte ich ihn bezahlen? Nun, selbst wenn Sie sich umblicken. Das alles kostet ebenso viel, wie es wert ist. Und schluckt restlos, was mir mein Mann an Sicherung hinterließ. Nun gut. Es stört Sie nicht, wenn ich mir Notizen mache? Was sollte mich daran stören? Und wenn es Ihnen bequemer ist, ich berichte Ihnen gern der Reihe nach mit all jenen Details, die Ihr Herr Staatsanwalt zur Beurteilung des Falles benötigt. Das allerdings wäre vorteilhaft. Sie werden Fragen stellen. Das werde ich. Gut. Sie sind bereit, Mrs. White? Das bin ich, Mr. Stone. Ja, zur Person und so weiter, das heben wir uns für den Schluss auf. Sie haben die beiden Toten nicht gekannt. Ich habe sie kennengelernt. Und zwar, wie Sie sich denken können, zur Genüge. Die beiden sind unbefugt in Ihr Haus eingedrungen. Wie kam es dazu? Es war mein Fehler. Ich wollte verreisen. Ach ja. Aber das ist normalerweise kein Fehler. Wohin wollten Sie verreisen? Nach London, denken Sie sich. Ich hatte mir vorgenommen, Mabel zu überraschen. Mabel? Eine alte Freundin, Mabel Taylor, gerade Witwe geworden, vor einem halben Jahr. Überraschen? Mrs. Taylor wusste infolgedessen nicht, dass sie... Sonst wäre es doch wohl keine Überraschung gewesen. Entschuldigen Sie. Nein, sie erwartete mich nicht. Und das ist einer der wichtigen Punkte, Inspektor. Denn von dieser geplanten Reise erzählte ich überall. Ein weiterer wichtiger Punkt und mein großer Fehler. Wo überall herum? Im Dorf. Bei Mrs. Betty, bei Mr. Smith, bei Churchill. Er heißt tatsächlich so. Und es gibt hier eine ganze Anzahl Leute dieses Namens. Und Miriam hatte ich nach Hause zu ihren Eltern geschickt. Miriam? Miriam, die hier im Hause putzt. Dreimal die Woche, 3 Stunden. Ah, Mrs. Betty. Wo ich einkaufe. Mr. Smith, der Fleischer. Churchill, aber Sie kennen ihn. Der Wirt. Und vielleicht ist es da geschehen. Was geschehen? Dass es die beiden aufschnappten. Oder er oder sie. Ich habe mich nicht umgesehen. Sie erzählten überall, dass Sie am folgenden Tag... Ja. Dass Sie eine Reise nach London... womit? Wie? Mit dem Omnibus, der Bahn oder... Mit meinem Wagen. Ja, richtig. Und darüber wurde ganz sicherlich im Dorfe eifrig gesprochen. Dessen bin ich sogar ganz gewiss. Es passiert nicht allzu viel bei uns, Inspektor. Sie gingen nach Hause oder fuhren? Sie hatten Ihren Wagen mit? Nein. Ins Dorf gehe ich regelmäßig zu Fuß, doch das hat für diesen Fall keinerlei Bedeutung. Ich gehe zu Fuß, um mir Bewegung zu verschaffen. Das spart außerdem Benzin. Schön. Haben Sie sich nie gefürchtet, in diesem Haus so allein und so abgelegen? Wovor? Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Für mich bedeutet es infolgedessen der Mittelpunkt der Welt. Meinem Mann war es aber in der Tat und häufig genug einsam. Ihr Mann, Mr. White, starb. Wann? Vor fast 3 Jahren. Woran? Oh nein, Mr. Stone. Er starb ganz normal, mit 79. Entschlief sanft und friedlich. Infolgedessen war er erheblich älter als Sie. Dankeschön. 17 Jahre älter. Ihre Ehe verlief harmonisch? Gewiss. Aber wir sollten uns vom Thema nicht abbringen lassen. Sein Beruf? Industriekaufmann. Nun, den hatte er bereits an den Nagel gehängt, als wir heirateten. Ach ja? Vernünftigerweise. Von dem, was er sich in 30 Jahren zurückgelegt hatte, konnten wir doch einigermaßen vergnügt leben. Ich lebe noch immer davon. Rentner? Von den Zinsen des Kapitals, das er sicher angelegt hat. Um nichts zu versäumen, Mrs. White. Ja? Und damit Sie später nicht darauf verweisen, ich hätte Ihnen den Ernst Ihrer Situation nicht ausreichend... Das ist doch nun zum Glück überstanden. Was? Meine ernste Situation. Ich habe sie bis zur Neige ausgekostet. Aber was wollten Sie nicht versäumen? Sie darauf hinzuweisen, dass dieser Fall hier als Mord respektive Doppelmord... Aber keineswegs. Ich sagte es schon. Es war ein Unfall. Ein Missgeschick für die Betroffenen. Ein Irrtum, wenn Sie so wollen. Und selbst wenn, Notwehr erschien mir da weitaus plausibler. Woher hatten Sie das Zyankali? Sie haben es nicht hier gekauft, davon konnte ich mich überzeugen. Ich nicht, aber mein Mann vor, nun vielleicht 20 Jahren... Was? Sehen Sie, ich war mir nicht klar, ob es überhaupt noch wirkte. Das Zyankali. Nach so langer Zeit. Ich hoffte. Und es hat sich dann bestätigt, wenn auch auf höchst unerwartete Art und Weise. Mr. Stone, Sie werden durcheinander kommen, wenn Sie weiterhin derartige Sprünge machen. Nun gut. Also, der Reihe nach. Ich kehrte nach Hause zurück. Legte mich wie gewohnt kurz nach 10 ins Bett und wurde kurz nach Mitternacht auf die unsanfteste Art wachgerüttelt. Von den beiden Eindringlingen? Ja, von Ketty und John. Das waren ihre Vornamen. Oder ihre angenommenen. Sie nannte ihn John, er sie Ketty. Aber nicht, als man sie wachrüttelte. Ich blickte in den Lauf einer Pistole und erschrak fürchterlich darüber. Sie sahen die Pistole? War es denn hell im Zimmer? Überall. Sie hatten die Lichter angeknipst. Und ich erschrak auch über ihre unmöglichen Frisuren. Ihre Kleidung? Nein, nein. Darüber erschrickt man heutzutage nicht mehr. Aber ihre Frisuren, oh, wie die Indianer. Ja. So ähnlich. Was wollten die beiden? Wie begründeten sie ihr Eindringen? Mit der Absicht, es sich hier bei mir für einige Tage gemütlich zu machen. Waren das ihre Worte? Hey, Oma, nun mal rasch aus der Falle. Wir werden es uns bei dir für einige Tage gemütlich machen. Und erst mal Tee. Ich glaube, so drückte sich John aus. Und Ketty nickte mit ihrem Kopf und der unmöglichen Frisur. Sie mussten aufstehen? Ja. Und sie verließen diskret mein Schlafzimmer. Nicht ohne, dass Sie etwas zu diesen beiden sagten. Ich sagte so ungefähr, und nachdem ich mich von meinem Schreck erholt hatte. Wie stellt ihr euch das vor? Man wird mich im Dorf vermissen. Für morgen früh habe ich eine Verabredung. Da fuchtelte mir John mit seiner Pistole unter der Nase herum. Lüg nicht, Oma. Morgen fährst du nach London. Und niemand vermisst dich. Blieb es bei diesem Ton, bei Oma und so weiter? Ja, seltsam, nicht? Und schlimmer. Und sie führten sich auf. Ich war es nicht gewohnt. Meine gute Erziehung stand mir im Wege. Die Situation erwies sich für mich von Anfang an als höchst unerträglich. Sie standen also auf, zogen sich an? Meinen Morgenmantel, Schließlich war es mitten in der Nacht. Wir kochten Tee. Ja, was hätte ich anderes tun können? Und während ich in der Küche stand... Fiel Ihnen das Gift ein. Wie? Nein, nein. Ich wusste gar nicht mehr, dass es noch existiert. Das Cyankali? War mir völlig entfallen. Zu welchem Zweck kaufte es Ihr Mann vor etwa 20 Jahren, wie Sie sagten? Er hatte es mit den üblichen Mitteln versucht, aber davon ließen sich die Ratten nicht beeindrucken. Zur Rattenbekämpfung? Ratten tauchen sporadisch auf, alle 5-6 Jahre in einer größeren Population. Und sie sind ungemein intelligent. Ja. Man muss sich schon etwas einfallen lassen, um sie zu übertölpeln. Mhm. Mit den herkömmlichen Mitteln ist da nichts auszurichten. Wenigstens nicht bei unseren Ratten hier in Norfolk. Aber mit Cyankali... Man muss ein Stück Fleisch bis zur Mitte hin auseinanderschneiden, das Gift hineinstreuen und dann das Fleisch wieder zunähen. So richtig mit Nadel und Faden? Mit ein paar Stichen. Und das hilft? Nach unserer Erfahrung, das heißt nach der speziellen Erfahrung meines Mannes. Diese Art der Bekämpfung hat er schließlich ganz allein ausgetüftelt. Sie erzählen das sehr eindrucksvoll. Und da soll Ihnen die Anwesenheit des restlichen Giftes völlig entfallen sein? Fürs Erste. Und natürlich in dieser Nacht. Und auch die folgenden 3 Tage. Ich glaube, das heißt, ich weiß, dass uns Menschen in einer entsprechend ausweglosen Situation vielerlei einfällt. Was wollten die beiden nun wirklich in ihrem Haus? Nun, offenbar vor allem ein Dach über dem Kopf, bis das, was sie hier im Hause vorfanden, ihre Begehrlichkeit anfachte. Die Einrichtung, das Mobiliar. Vor allem bemächtigten sie sich des Bargeldes. Sie hatten eine größere Summe im Haus? Schließlich wollte ich nach London. Ich hob 100 Pfund von meinem Konto in Ipswich ab. 16 befanden sich noch in meiner Handtasche. Das musste ich ihnen alles herausrücken. Die Hälfte davon haben sie bekanntlich durchgebracht. Was geschah weiter? Ich machte ihnen den Tee. Dann schlossen sie mich in mein Schlafzimmer ein. Ich hörte sie noch unten rumoren. Rumoren? Sie hatten das Radio aufgedreht und amüsierten sich offenbar. Dann wurde es still und ich schlief ein. Sie schliefen? Nicht wahr? Eigentümlich. Ich schlief ein und wurde wiederum unsanft geweckt. Die beiden verlangten ihr Frühstück. Breakfast? Wo hatten die beiden die Nacht zugebracht? Im Zimmer meiner Eltern. Das Haus ist groß. Wir haben das Schlafzimmer meiner Eltern so belassen. Und darin hausten die beiden. Es sah schrecklich aus. Das Frühstück? Tee wiederum, Schinken, Ei. Ach, das hatten Sie im Haus? Es reichte knapp. Ich wollte 7 Tage in London bleiben. Der Eisschrank war leer infolgedessen. Ich sagte... Wenn ihr hier etwa noch essen wollt, es ist nichts vorhanden. Und ich zeigte Cathy den leeren Eisschrank. Sie sperrten mich erneut ins Schlafzimmer. Ich blieb ohne Frühstück. Versuchten Sie, auf irgendeine Weise zu entkommen, sich bemerkbar zu machen? Ich wusste, es war aussichtslos. Wie hätte ich entkommen können, ohne die Tür aufzubrechen? Und das überstieg meine Kräfte. Man hätte es zudem gehört. Das Zimmer liegt oben, wie Sie wissen. Das Fenster geht zum Tal hinaus. Und da kommt gleich der Wald. John schickte Cathy los. Einkaufen? In Ihrem Wagen? So schlau waren Sie, dass die meinen Wagen nicht benutzten. Sie hatten Ihren eigenen. Er steht noch draußen. Ja, ja. Was ich noch nicht ganz begreife. Was taten die beiden den ganzen Tag? Sie durchwühlten das Haus. Nach Schätzen? Und welchen? Vielleicht macht es ihnen nur Spaß zu wühlen, sich bedienen zu lassen. Ich musste für sie kochen, die Betten machen, ihre Schuhe putzen, schließlich ihre Wäsche waschen und natürlich spülen und wieder kochen. Sie behandelten mich... Wie? Ja, sie behandelten mich wie eine Sklavin. Das ist die rechte Bezeichnung. Knufften mich, traten nach mir. Fußtritt? Beschimpften mich auf die unflätigste Art und Weise. Alte Hexe, Hure, Schickse. Dann fielen sie über die Briefe meines Mannes her, lasen sie mir vor, lachten, machten ihre schmutzigen Bemerkungen. Man quälte sie derart, dass sie schließlich... Ach, es kam mir vor wie ein Albtraum. Meine Erziehung, Mr. Stone, wie Sie sich denken können. Es erwies sich als sehr schwer für mich, das alles zu ertragen. Nun schlief ich wirklich nicht mehr, schreckte vielmehr nachts hoch. Ich weinte. Ja, auch das. Und ich war recht verzweifelt. Eine ausweglose Situation, wenn ich das richtig beurteile. Was mich besonders deprimierte, ich wusste, dass ich vorerst wenigstens keine Hilfe zu erwarten hatte. Niemand vermisste mich. Das Dorf glaubte mich verreist. Mabel in London wusste nicht, dass ich sie besuchen wollte. Nur ein Zufall hätte dem Martyrium ein Ende bereiten können. Aber wenn man auf Zufälle hofft, treten sie absolut nicht ein. Weshalb sie sich in ihrer Verzweiflung plötzlich des Zyankalis von der Rattenbekämpfung her entsannen. Wo bewahrten sie es auf? Einmal verlor ich die Nerven, schrie beide an. Da zog John den Revolver. Er wollte mich totschießen. Catty sagte, was haben wir davon, wenn sie tot ist? Sie holte Freds Reitpeitsche. Die Reitpeitsche ihres verstorbenen Mannes? Ich bewahrte sie in seinem Arbeitszimmer auf. Wie alles, was mich an ihn und die Zeit mit ihm erinnert. Und auch diese Dinge hatten sie längst besudelt. John nahm die Peitsche und schlug auf mich ein. Danach sperrten sie mich wieder in mein Schlafzimmer. Ja, diese Misshandlung, Mrs. White... Nun, es war weniger schlimm, als ich befürchtete. John konnte nämlich nicht allzu fest zuschlagen. Er war im Grunde ein Weichling. Fred hätte ihn mit einem Faustschlag außer Gefecht gesetzt. Fürs Abendessen benötigten sie mich wieder. Catty hatte auch nicht die geringste Ahnung vom Kochen. Und in der Nacht. Erinnerten Sie sich dann plötzlich des Zyankalis? Ja. Wo wurde es aufbewahrt? Oben auf dem Schrank in der Speisekammer. Er reicht ja fast bis zur Decke. Und im hintersten Winkel. Ich entsann mich plötzlich. Musste das Gift zu finden sein. Ihr Entschluss war gefasst. Sie mussten sich der beiden entledigen, um ihren Quälereien ein für allemal zu entgehen. In ihrer ausweglosen Situation, von nirgendwo war Hilfe zu erwarten, blieb ihnen nur eines... Der Selbstmord. Sie wollten... Sie selbst? Umbringen? Ich hätte es nicht mehr ertragen. Alles, was da in diesem Hause geschah, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, mit all diesen Dingen, die mir lieb und teuer waren. Die Unordnung, der Schmutz, die Frisuren der beiden. Es widerstrebte elementar meiner Erziehung. Dazu die Erniedrigungen Tag für Tag, Stunde für Stunde... Oh, ich fand mich in einem sehr depressiven Zustand. Mit diesem Zyankali? Womit sonst? Und ich fasste den festen Vorsatz, dies am folgenden Morgen auszuführen. Weshalb erst am folgenden Morgen? Ach ja! Weil ich sonst nicht an das Gift herankam. Man schloss mich nach wie vor ein, wenn man mich nicht brauchte. Und nun muss ich etwas ebenfalls ungemein Wichtiges nachholen, worüber ich bisher noch nicht gesprochen habe. Das wäre... Als ich diesen beiden zum ersten Mal den Tee brachte. In der Nacht, als sie so unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden. Richtig. Als ich ihnen, diesem John und seiner Catty, den Tee servierte. Als ich den Tee eingoss in die beiden Tassen, da sagte ich, und wenn ich nun Gift hineingetan habe in den Tee? Das sagten sie? Ja. Und ob das wichtig ist, das ist sogar sehr wichtig. Nicht wahr? Und? Die Reaktion der beiden. Sie setzten sofort die Tassen ab, blickten mich verdutzt an und dann kam Catty die rettende Idee. Sie soll zuerst trinken, sagte sie. Ja, ja, rief John. Trink, alte Schachtel, trink. Ich holte eine dritte Tasse, goss mir Tee ein und trank sie aus. Sie warteten und sahen mich dabei gespannt an. Ob sie vielleicht in Krämpfe verfallen würden, ne? Was aber... nicht der Fall war. Von da an sagte ich das jedes Mal. Was, das vielleicht Gift im Tee sei? Oder im Essen oder wo auch immer. Und sie ließen mich jedes Mal probieren, bis es ihnen zu langweilig wurde. Das letzte Mal, also vorgestern Abend, schlug mich John erneut mit Freds Reitpeitsche, als ich sagte, und wenn das Fleisch von mir vergiftet wurde... Aber sie brauchten nicht mehr zu probieren. Wie gesagt, es war ihnen zu langweilig geworden. Oder sie empfanden es als Provokation. Jedenfalls Grund genug für ihn, mir eins mit der Peitsche überzuziehen, was mir nun tatsächlich den Rest gab. Was für sie den Entschluss endgültig machte, aus dem Leben zu scheiden. Man kann einiges ertragen. Man kann sogar sehr, sehr viel ertragen, Mr. Stone. Der Mensch, ganz allgemein, gewöhnt sich sicherlich auch an Prügel. Der erzogene Mensch, der Wohlerzogene, hat es da viel schwerer. Ich sah keinen Ausweg mehr. Als den, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Und als man sie gestern früh in die Küche ließ... So gegen 10:30. Die beiden standen nie vor 10 Uhr auf. Ich richtete den Tee, brühte das Wasser auf, ging in die Speisekammer und fingerte nach dem Zyankali. Und ich fand es. Ich schüttete alles in die Kanne, denn ich wusste ja nicht, ob es nach so langer Zeit überhaupt noch wirkte. Sie zweifelten im Ernst daran? Wie viel ungefähr? Ich weiß nicht, wie viel. Eine kleine Tüte. Vielleicht 10 Gramm? Sie schütteten das Gift in den Tee und stellten alles auf ein Tablett. Die Kanne mit dem vergifteten Tee, die beiden Tassen. 3 Tassen. 3? Ach ja. Und die beiden frühstückten wohl im Bett? Nein, das taten sie nie. Sie frühstückten hier für gewöhnlich, in diesem Zimmer, an diesem Tisch, Inspektor. Aber wir fanden sie im Schlafzimmer ihrer Eltern. Ich trat ein und sagte, der Tee. Sehen Sie, Mr. Stone, ich wollte den beiden eine Lehre erteilen, an die sie sich zeitlebens erinnern sollten. Vor ihnen, diesen beiden, wollte ich sterben. Vor ihren Augen. Das war meine Absicht. Vor ihnen niedersinken. Mein Leben vor ihnen, meinen Peinigern, endgültig aushauchen. Vielleicht brächte sie das auf den rechten Weg zurück. Aber es kam nicht dazu. Nein. Ich sagte, der Tee. Und gossen ein. Stellte das Tablett auf den Tisch. Nur meine Tasse, die dritte. Ich sagte, der Tee ist vergiftet. Nahm die gefüllte Tasse, um zu trinken. Da sprang John auf und schlug sie mir aus der Hand. »Gieß ein, du alte Hexe«, sagte er. »Wenn du dir das nicht sofort abgewöhnst, knall ich dich über den Haufen.« Und wenn er nun nicht aufgesprungen wäre? Wenn er nun... Wie meinen Sie das? Ich konnte nicht vermuten, dass er aufspringt und mir die Tasse aus der Hand schlägt. Sie füllten die 2 übrigen Tassen? Ich tat wie geheißen. Konnte gar nicht anders. Musste es tun. Sehen Sie, Mr. Stone, ein geprügelter Mensch. Er reagiert schließlich mechanisch. Ich fürchtete mich entsetzlich vor Freds Reitpeitsche in Johns Hand. Ganz entsetzlich. Ja, ich goss ein, weil John das verlangte. Herrisch, gebieterisch. Er war der Mächtige, ich ein Nichts vor ihm. John trank seine Tasse mit einem Zug leer. Catty brauchte 3 Schlucke dazu und sie sagte noch, schmeckt aber komisch. Das sagte sie noch. Dann richteten sich beide jäh auf. Ich beobachtete das alles genau. Und Catty sagte, mir ist schlecht. Und sie ging, sie wankte ins Schlafzimmer, in das Zimmer meiner Eltern. Und John folgte ihr. Dann hörte ich, wie beide niederfielen. Und dann kippte etwas um. Der Stuhl. Als ich in das Zimmer trat, lagen beide auf dem Boden, zusammengekrümmt. Kein schöner Anblick, nicht wahr, Inspektor? Wahrhaftig nicht. Und wie rasch und entschieden das Gift wirkte, trotz seines Alters. Eigentümlich. Das wäre soweit alles, Mr. Stone. Sie haben nichts Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Ein Unglücksfall gewissermaßen. Meine Absicht war, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Dies sollte nicht ohne ein pädagogisches Exempel geschehen. Dass es auf diese tragische Art und Weise enden würde, konnte ich unmöglich voraussehen. Wirklich? Sonst hätte ich gewiss eine andere Möglichkeit gefunden, meine Absicht wahrzumachen. Ich frage noch einmal. Das ist wirklich alles? Ja. Und ich denke, es genügt. Nichts, was Sie auch nur versehentlich ausgelassen haben? Nichts. Mr. Churchill? Ach ja, Churchill, dieser Dummkopf. Ich habe hier eine Aussage von ihm, von Mr. Winston Churchill. Er heißt tatsächlich Winston mit Vornamen. Ja, sein Vater hat ihn so taufen lassen. Zitat. Ich kam zufällig Mittwoch, also vorgestern, So gegen 15 Uhr am Haus der Mrs. White vorbei. Da sah ich sie in der Nähe des Wohnzimmerfensters. Worüber ich mich wunderte, weil wir sie ja noch in London vermuteten. Ich rief, hallo, Mrs. White, schon wieder zurück aus London. Sie öffnete das Fenster und sagte, ja, ich bin zurück aus London. Und sie wiederholte das. Dann schloss sie das Fenster. Sie hätten also die Gelegenheit gehabt, ihn auf das aufmerksam zu machen, was sich in meinem Haus zutrug. Woran Sie jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr interessiert waren, Mrs. White. Sie erfüllte längst nur ein einziger Gedanke, dieses Geschmeiß, dieses Ungeziefer, diese Ratten, die sich da in Ihrem Haus eingenistet hatten und von denen Sie zugegeben unmenschlich gequält worden waren, zu beseitigen, sie auszurotten, zu vernichten, auf ganz ähnliche Weise, wie das Ihr Mann und tatsächlich mit Ratten. Ich machte ihn aufmerksam. Mr. Churchill? Davon steht hier nichts in dem Protokoll. Hinter mir befand sich John. John mit seiner Pistole. Mach das Fenster auf, altes Monstrum, befahl er in seiner unnachahmlichen Art. Sag ihnen, dass du zurück bist aus London. Aber weh, wenn du ein Wörtchen mehr verlauten lässt. Er stand hinter ihnen. Nun, da sie ohnehin an Selbstmord dachten. Da noch nicht. Erst in der Nacht und nachdem John mich wiederholt ausgepeitscht hatte. Und sollte ich Mr. Churchill ebenfalls einer Lebensgefahr aussetzen? Richtig. Natürlich nicht. Und wieso stand John da hinter Ihnen? Wenn Sie mich nicht in mein Schlafzimmer sperrten oder wenn ich nicht in der Küche zu tun hatte mit dem vergitterten Parterrefenster gegen Einbrecher, weshalb ich da auch nicht entrinnen konnte, behielten Sie mich ständig im Auge. Dennoch ließ ich tatsächlich ein Wörtchen mehr verlauten und obwohl ich mich damit in höchste Gefahr brachte. Aber der Dummkopf draußen merkte es nicht. Welches Wörtchen? Auch. Auch? Ich antwortete und ich betonte es entsprechend. Ja, ich bin auch zurück aus London. Auch zurück, Mr. Churchill. Da zischte mich John an. Fenster zu! Und ich schloss das Fenster. Und er fuchtelte mir wieder einmal mit der Pistole unter der Nase herum und zog mir drei mit der Peitsche über, weil er durchaus gemerkt hatte, dass ich ein Wörtchen mehr. Aber dieser Churchill, sein Vater hätte ihn nicht auf den Namen Winston taufen lassen sollen. Auch zurück aus London. Ein Signal für jeden intelligenten Menschen. Auch. Und was noch? Deutlicher konnte ich nicht werden. Nun, Mr. Stone, glauben Sie noch immer, dass ich mir einen teuren Anwalt nehmen sollte? Wie? Nein. Ganz sicherlich nicht. Ich möchte sagen, wenn Sie gestatten, Sie stecken sie allesamt in die Tasche. Allesamt, Mrs. White. Und restlos. Sie hörten Breakfast von Wolfgang Altendorf unter der Regie von Till Bergen. Es war eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1986. Das war wieder eine schöne Stunde mit Ihnen und den mordenden Ladies. Was auf Sie bei der nächsten Ausgabe von Krimi im Doppelpack zukommt, kann ich Ihnen noch nicht verraten, aber es wird schön. Darauf können Sie Gift nehmen.